Früher wussten alle Eltern, dass ein Kind nach einer durchstandenen Kinderkrankheit, alle Kinderkrankheiten sind Infektionskrankheiten, einen Reifungs- bzw. Entwicklungssprung gemacht hat. Das Kind ist nach einer Kinderkrankheit nicht mehr das gleiche wie vorher. Die Krankheit hat es im Sinne der Reifung gewandelt. Doch nicht nur Kinderkrankheiten lassen reifen. So wie der Körper aus jeder überstandenen Infektionskrankheit gestärkt hervorgeht, geht der Mensch aus jedem Konflikt reifer hervor. Denn nur Herausforderungen machen stark und tüchtig. Alle großen Kulturen entstanden durch hohe Herausforderungen und selbst Darwin führte die Entwicklung der Arten auf die gelungene Bewältigung der Umweltbedingungen zurück. Mit diesem Hinweis ist der Darwinismus nicht gleichzeitig akzeptiert. Der Krieg ist der Vater aller Dinge, sagt Heraklit. Und wer diesen Satz recht versteht, weiß, dass dieser Anspruch eine der fundamentalsten Weisheiten ausdrückt. Der Krieg, der Konflikt, die Spannung der Pole liefern die Energie des Lebens und sichern so allein den Fortschritt und die Entwicklung. Solche Sätze klingen gefährlich und missverständlich in einer Zeit, in der die Wölfe Schafspelze angelegt haben und in dieser Kostümierung ihre verdrängten Aggressionen als Friedensliebe präsentieren. Es geschah mit Absicht, dass wir die Entwicklung der Entzündung Schritt für Schritt mit der Ebene des Krieges verglichen haben, denn dadurch bekommt unser Thema jene Schärfe, die vielleicht verhindern kann, dass das Gesagte zu schnell mit kopfnickendem Einverständnis überlesen wird. Wir leben in einer Zeit und einer Kultur, die bis ins Extrem konfliktfeindlich sind. Auf allen Ebenen versucht man, den Konflikt zu vermeiden, ohne dabei zu bemerken, dass diese Einstellung sich gegen jede Bewusstwerdung wendet. Zwar ist es den Menschen nicht möglich, innerhalb der polaren Welt Konflikte durch funktionale Maßnahmen zu vermeiden, doch führen gerade deshalb solche Versuche zu immer komplizierteren Verschiebungen der Entladungen auf anderen Ebenen, deren inneren Zusammenhänge kaum noch jemand überblickt. Unser Thema, die Infektionskrankheit, ist dafür ein gutes Beispiel. Zwar haben wir in der obigen Darstellung die Struktur des Konfliktes und die Struktur der Entzündung parallel betrachtet, um deren Gemeinsamkeit zu erkennen, jedoch laufen beide gerade nicht oder nur selten parallel im Menschen ab. Vielmehr ersetzt die eine Ebene die andere im Sinne des Entweder-Oder. Gelingt es einem Impuls, die Abwehr des Bewusstseins zu durchdringen und dadurch einem Menschen einen Konflikt bewusst zu machen, so findet der skizzierte Prozess der Konfliktbearbeitung allein in der Psyche des Menschen statt und es kommt in der Regel zu keiner somatischen Infektion. Öffnet sich der Mensch jedoch nicht für den Konflikt, indem er alles abwehrt, was seine künstlich aufrechterhaltene heile Welt in Frage stellen könnte, dann stürzt der Konflikt in die Körperlichkeit und muss als Entzündung auf der somatischen Ebene durchlebt werden. Die Entzündung ist der Konflikt auf der stofflichen Ebene. Man sollte daher nicht den Fehler machen, seine Infektionskrankheiten oberflächlich zu betrachten, um zu dem Schluss zu kommen, da hatte ich doch gar keine Konflikte. Gerade dieses Nichtsehen des Konfliktes führt ja zur Erkrankung. Für eine solche Hinterfragung braucht es größere Mühe als nur einen flüchtigen Blick. Es bedarf einer entlarvenden Ehrlichkeit, die der Psyche meistens so viel Unbehagen verschafft, wie die Infektion dem Körper. Gerade dieses Unbehagen wollen wir aber immer vermeiden. Es ist richtig, Konflikte tun immer weh. Egal auf welcher Ebene wir sie erleben, sei es Krieg, innerer Widerstreit, Krankheit, schön sind sie nie. Doch das Schön oder Nicht-Schön ist keine Ebene, auf der wir argumentieren dürfen, denn wenn wir uns einmal eingestehen, dass wir nichts vermeiden können, stellt sich diese Frage gar nicht mehr. Wer sich eben nicht erlaubt, psychisch zu explodieren, bei dem explodiert es im Körper, Abszess. Kann man da noch die Frage nach schöner oder besser stellen? Krankheit macht ehrlich. Ehrlich sind letztlich auch all die hochgelobten Bemühungen unserer Zeit, Konflikte auf allen Ebenen zu vermeiden. Vor dem Hintergrund des bisher Gesagten sehen wir wohl auch die bisher erfolgreichen Bemühungen bei der Bekämpfung der Infektionskrankheiten im neuen Licht. Der Kampf gegen Infektionen ist der Kampf gegen Konflikte auf der stofflichen Ebene. Ehrlich war hierbei auf jeden Fall die Namensgebung der Waffen. Antibiotika. Dieses Wort setzt sich zusammen aus den beiden griechischen Wörtern anti, gleich gegen, und bios, gleich das Leben. Antibiotika sind demnach Stoffe, die gegen das Leben gerichtet sind. Das ist Ehrlichkeit. Diese Lebensfeindlichkeit der Antibiotika stimmt auf zwei Ebenen. Wenn wir uns daran erinnern, dass der Konflikt der eigentliche Motor der Entwicklung, das heißt des Lebens, ist, dann ist jede Unterdrückung eines Konfliktes gleichzeitig auch ein Angriff auf die Dynamik des Lebens an sich. Doch auch im engeren medizinischen Sinne sind Antibiotika lebensfeindlich. Entzündungen stellen akute, das heißt aber auch schnelle und aktuelle Problembereinigungen dar, durch die vor allem Toxine über den Eiterprozess aus dem Körper herausgebracht werden. Werden solche Reinigungsprozesse durch Antibiotika häufig und langfristig unterbunden, müssen die anfallenden Toxine im Körper abgelagert werden, meist im Bindegewebe, was bei überstiegener Kapazität zur kanzerösen Entwicklung ausartet. Es entsteht der Mülleimer-Effekt. Man kann den Mülleimer entweder häufig entleeren, Infektion, oder aber so lange Müll sammeln, bis das im Müll entstandene Eigenleben das ganze Haus gefährdet. Krebs. Antibiotika sind Fremdstoffe, die der Betroffene nicht durch eigene Mühe erarbeitet hat. Sie betrügen ihn deshalb um die eigentlichen Früchte seines Krankseins, den durch Auseinandersetzung erarbeiteten Lerngewinn. Unter diesem Blickwinkel sollte man auch das Thema Impfung kurz betrachten. Wir kennen zwei grundsätzliche Arten der Impfung: die aktive und die passive Immunisierung. Bei der passiven Immunisierung werden Abwehrstoffe verabreicht, die in anderen Körpern gebildet wurden. Zu dieser Form der Impfung greift man, wenn eine Krankheit bereits ausgebrochen ist, zum Beispiel Tetagam gegen den Tetanuserreger. Auf der psychischen Ebene entspreche dem die Übernahme von fertigen Problemlösungen, Geboten und Moralvorschriften. Man schlüpft in fremde Patentrezepte und meidet damit jede eigene Auseinandersetzung und Erfahrung. Ein bequemer Weg, der kein Weg ist, da ihm die Bewegung fehlt. Bei der aktiven Immunisierung werden geschwächte, entschärfte Erreger verabreicht, damit der Körper aufgrund dieses Reizes selbst Antikörper bilden kann. Unter diese Form fallen alle prophylaktischen Impfungen wie Polio-Schluckimpfung, Pockenimpfung, Tetanol zur Tetanusprophylaxe und so weiter. Dieser Methode entspricht im psychischen Bereich das Üben von Konfliktlösungen in harmlosen Situationen, militärisch Manöver. Viele pädagogische Bemühungen und auch die meisten Gruppentherapien fallen in diesen Bereich. In entschärften Situationen sollen Konfliktlösungsstrategien erlernt und erworben werden, die den Menschen befähigen, mit ernsten Konflikten bewusster umgehen zu können. Alle diese Überlegungen sollten nicht als Rezepte missinterpretiert werden. Es geht nicht um die Frage, ob man sich impfen lassen darf oder nicht, oder ob man niemals Antibiotika verwenden darf. Es ist letztlich völlig gleichgültig, was man tut, solange man weiß, was man tut. Bewusstsein heißt unser Anliegen, nicht fertige Gebote oder Verbote. Es stellt sich wohl noch die Frage, ob das körperliche Krankheitsgeschehen grundsätzlich in der Lage ist, einen psychischen Prozess zu ersetzen. Die Beantwortung dieser Frage ist nicht leicht, da die gedankliche Trennung von Psyche und Körper nur ein theoretisches Hilfsmittel ist, in der Realität aber niemals so eindeutig getrennt erlebt werden kann. Denn was auch immer im Körper abläuft und geschieht, erleben wir immer auch in unserem Bewusstsein, in der Psyche. Wenn wir uns mit einem Hammer auf den Daumen schlagen, sagen wir, der Daumen tut weh. Das ist jedoch nicht ganz richtig, denn der Schmerz ist ausschließlich im Bewusstsein, nicht im Daumen. Wir projizieren lediglich die psychische Empfindung Schmerz auf den Daumen. Gerade weil der Schmerz ein Bewusstseinsphänomen ist, können wir ihn so gut beeinflussen. Durch Ablenkung, Hypnose, Narkose, Akupunktur. Wer obige Behauptung für überspitzt hält, möge sich bitte an das Phänomen des Phantomschmerzes erinnern. Alles, was wir in einem körperlichen Krankheitsprozess erleben und durchleiden, geschieht ausschließlich in unserem Bewusstsein. Die Unterscheidung psychisch oder somatisch bezieht sich lediglich auf die Projektionsfläche. Ist jemand krank vor Liebe, so projiziert er seine Empfindungen auf etwas Nicht-Körperliches, nämlich Liebe, während ein an Angina Erkrankter seine Empfindungen auf seinen Hals projiziert. Doch leiden können beide nur in ihrer Psyche. Die Materie und somit auch der Körper kann immer nur als Projektionsfläche dienen, ist selbst aber niemals ein Ort, wo ein Problem entstehen und deshalb auch kein Ort, wo ein Problem gelöst werden kann. Als Projektionsfläche kann der Körper ein ideales Hilfsmittel zur besseren Erkenntnis darstellen, doch die Lösung kann nur das Bewusstsein finden. So stellt jeder körperliche Krankheitsverlauf lediglich eine symbolische Problembearbeitung dar, deren Lerngewinn das Bewusstsein befruchten soll. Das ist auch der Grund, warum jede durchlebte Krankheit einen Reifeschritt nach sich zieht. So entsteht ein Rhythmus zwischen körperlicher und psychischer Bearbeitung eines Problems. Kann ein Problem im Bewusstsein allein nicht gelöst werden, so wird der Körper als materielles Hilfsmittel eingesetzt, indem das ungelöste Problem in symbolischer Form dramatisiert wird. Der dabei gewonnene Lerneffekt wird nach überstandener Krankheit an die Psyche zurückgegeben. Gelingt es nun der Psyche, trotz der gewonnenen Erfahrung immer noch nicht das Problem zu begreifen, sinkt es erneut in die Körperlichkeit, damit weitere praktische Erfahrungen gesammelt werden können. Nicht umsonst bezeichnen Begriffe wie Begreifen und Verstehen sehr konkrete Körperhaltungen. Dieser Wechsel wird so lange wiederholt, bis die gemachten Erfahrungen das Bewusstsein befähigen, das Problem oder den Konflikt endgültig zu lösen. Diesen Vorgang können wir uns durch folgendes Bild verdeutlichen. Ein Schüler soll Kopfrechnen lernen. Wir stellen ihm eine Aufgabe. Kann er sie im Kopf nicht lösen, drücken wir ihm zur Hilfe ein Rechenbrett in die Hand. Er projiziert nun das Problem auf das Rechenbrett und kann durch diesen Umweg das Problem lösen, und zwar auch im Kopf. Wir geben ihm danach eine weitere Aufgabe, die er wieder ohne Rechenbrett lösen soll. Gelingt es nicht, bekommt er erneut das Hilfsmittel und dies so lange, bis er schließlich auf sein Rechenbrett verzichten kann, da er die Aufgaben nun im Kopf rechnen kann. Ohne materielle Hilfsmittel. Gerechnet wird letztlich immer im Kopf, niemals auf dem Rechenbrett. Aber die Projektion des Problems auf die sichtbare Ebene erleichtert den Lernprozess. Ich stelle diesen Punkt deshalb so ausführlich dar, weil aus dem wirklichen Begreifen dieses Zusammenhangs zwischen Körper und Psyche eine Konsequenz folgt, die wir gar nicht für selbstverständlich halten. Dass nämlich der Körper nicht der Ort ist, wo ein Problem gelöst werden kann. Die gesamte Schulmedizin geht jedoch gerade diesen Weg. Alle blicken fasziniert auf das Körpergeschehen und versuchen, das Kranksein auf der Körperebene zu lösen. Doch hier gibt es gar nichts zu lösen. Das wäre genau so wie der Versuch, bei jeder Lösungsschwierigkeit unseres Schülers das Rechenbrett umzubauen. Menschsein findet im Bewusstsein statt und spiegelt sich im Körper. Ständig den Spiegel zu polieren, verändert nicht den, der sich darin spiegelt. Gebe Gott, es wäre so einfach. Wir sollten aufhören, im Spiegel Ursache und Lösung aller reflektierten Probleme zu suchen, sondern sollten den Spiegel benutzen, um uns selbst zu erkennen.